herzlich willkommen zum Antcast Episode 644 Kommerz gegen Open Source Software. Ja, eigentlich war diese Frage bis vor ein paar Tagen noch gar nicht auf dem Plan, ja, denn wie alles hält eben nicht alles ewig oder nix hält ewig. Ja. Auf jeden Fall habe ich mich gerade darüber positiv gezeigt, wie lange mein Echo Show 5 schon funktioniert. Und genau den einen Tag, nachdem ich das gedacht habe, ist das Display kaputt gegangen. Also das flackert und ist ein Streifen auf der rechten Seite, also übel. Ja, nicht so, dass man es jetzt nicht noch benutzen kann, aber es nervt dann doch total. Also, es muss ein Ersatz her. Und tja, mit der zunehmenden oder mit der abnehmenden Qualität, die der Echo Show momentan hat, ja, was Erkennung, vor allem vom Buzzword, die Erkennung, hat, ist natürlich die Frage, ob man nicht vielleicht mal nach einem Konkurrenzprodukt gucken kann. Ja. Und da gibt es zwei Sachen, die mich besonders reizen. Einmal das Pixel Tablet. Ja, das ist noch nicht auf dem Markt. Das soll aber jetzt laut Gerüchten eben, seit neuesten Gerüchten, Anfang 2023 auf den Markt kommen und sogar bald vorgestellt werden. So. Das wäre ja eine gute Sache, weil dann hätte man ein Tablet und ein Smart Hub in einem. Ja, also für die, die es noch nicht gesehen haben, diese Bilder. Ja, also es gibt einen Standfuß und ein Bildschirm. Ja, und so wie, wenn man das erstmal sieht, denkt man, das ist genau so wie der alte Google Nest Hub, ja, den es gibt. Den kann man auch schon kaufen. Ja. Und nur das, die Sache ist, man kann das Display abnehmen und hat dann ein Tablet. Natürlich ohne GSM-Modem, also nur Wi-Fi, und natürlich auch mit ein paar Einschränkungen, ja, ganz klar. Aber für daheim als Tablet ist es gut. Und es ist auch nur für daheim gedacht. Es ist nicht dafür gedacht, dass man das jetzt irgendwo mitnimmt. Natürlich kann man das machen mit Wi-Fi-Hotspot, aber ne, da gibt es dann wieder andere Probleme. Also wäre das ja eine gute Sache. Das ist eigentlich genau das, was ich brauche. Ja, und zusätzlich hätte ich eben noch ein Tablet für Programme. Das ist genau das Problem. Man weiß eben noch nicht genau, was da drauf läuft. Ist es ein ganz normales, unmodifiziertes Android, das da läuft? Also auf den ersten Bildern hat man ein Play Store-Icon gesehen. Also gehe ich davon aus, dass man auch Play Store-Software installieren kann. Ja, kein Problem, denke ich. Aber was läuft eben, was ist kompatibel? Das ist eben die andere Frage. Und vor allem die Gerüchte besagen, dass nur 4 GB RAM drin ist. Natürlich ist das für ein Smart Hub absolut okay, für ein Tablet, das auch genutzt werden soll, zum Beispiel für ein Spiel zu machen oder so. Das wäre natürlich für mich besonders interessant. Ja, dann bräuchte ich mit dem Smartphone nicht so häufig zu spielen. Es geht mir sowieso auf den Senkel, dass es nur ein 6,5 Zoll Display hat. Das ist einfach für viele Spiele schon zu mickrig. Und da wäre das natürlich optimal. Aber nicht mit 4 GB. Also das ist lächerlich. Da laufen die meisten Spiele, die ich habe, gar nicht mehr richtig drauf. Ja, oder mit Ladezeiten mit Ruckeln, dass es nicht mehr feierlich ist. Also, wie gesagt, ich habe sogar einige Spiele, die laufen gar schon nicht mehr auf 4 GB. Ja. Zum Vergleich, mein Handy hat 12 GB. Ja, also das ist dann schon ein Unterschied. Ja. Also 8 GB würde ich da als Minimum voraussetzen, damit ich es vernünftig benutzen kann. Also das ist noch ein Fragezeichen. Aber dennoch, wenn ich eh schon einen neuen Smart Hub brauche, geht es dann. Klar, ich habe hier alles auf Amazon Echoes umgerüstet. Also alles, auch mein Smartphone, da läuft Amazon Alexa drauf, ne, alles klar. Aber das ist eigentlich keine große Sache, das zurückzustellen, weil ich habe hier noch meinen alten Google Home, das Originalgerät, das funktioniert immer noch. Ein Google Home Mini habe ich noch. Also ich könnte durchaus wieder ganz leicht zurück switchen in dieses, in den Google Assistant sozusagen, ja, ohne große Probleme. Aber die Frage ist, soll ich das tun? Sollte ich sowas tun? Ja. Oder gibt's nicht doch noch was anderes? Und da bin ich natürlich gestoßen auf den Mycroft. Das Teil habe ich schon eine ganze Zeit lang im Auge und seit einiger Zeit gibt es ja den Mycroft Mark II. Und das ist ebenso wie der Echo Show ein Gerät mit integriertem Display und hat eben diesen speziellen Mycroft Smart Assistant mit drin, mit Spracherkennung, die recht gut ist sogar. Und von daher, ja, bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt. Es hat auch ein regulärer 12 Volt, 3 Ampere Anschluss. So könnte ich denn sogar mit meiner Powerstation direkt betreiben mit 12 Volt, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Ja, also vieles spricht dafür. Zwei Sachen allerdings sprechen dagegen. Wie ist die Kompatibilität zu den bestehenden Geräten, die ich habe? Das ist natürlich ein absolutes Muss. Und da kann ich mich eben nur drauf verlassen, auf das, was zum Beispiel mit Home Assistant läuft. Das ist zwar das Allermeiste, aber es ist immer noch schwierig, die einzelnen Geräte auch einzurichten, so dass alles auch tatsächlich läuft. Ja. Es sind sehr viele Fragen offen, zum Beispiel meine Themes für Philips Hue, funktionieren die da einwandfrei? Wobei ich glaube, bei Philips Hue gibt es noch weniger Probleme. Die Sonoff-Schalter, funktionieren die richtig? Denn die sind sehr wichtig hier bei mir im daheim. Und viele andere Dinge, auch zum Beispiel das TV-Gerät. Ja, es gibt. Ich glaube nicht, dass es eine Anbindung gibt an ein Sony TV beispielsweise, so wie ich das mit dem Amazon Echo habe. Ja? Das ist ganz nützlich, wenn man beim Streaming, ne? Ich bin jemand, der kann ja sowieso nie auf seinem Hintern hocken bleiben. Und na, das stimmt zwar nicht ganz, aber wenn ich dann eben mal aufstehe und da vergesse ich regelmäßig, ja, auf Pause zu drücken. Und wenn ich dann erstmal aufgestanden bin und schon ein paar Schritte weg bin, dann muss ich eben wieder zurücklaufen, ne, und wieder auf Pause drücken, ja, und so weiter. Das kann ich mir natürlich sparen, denn mit dem Echo sage ich einfach nur Pause. Ja, einfach nur ein Pause. Wenn dann gerade was gestreamt wird auf dem Sony TV, dann wird es einfach pausiert. Ich kann die Programme wechseln, was auch manchmal gut ist, vor allem wenn man gerade was in der Küche macht und hat ja die Hände voller Teig, ne? Und merkt dann, ach, was läuft denn da wieder für ein Dreck am TV, ich halte es nicht mehr aus, und da halte ich es wirklich nicht mehr aus, ja? Und dann kann ich das einfach wechseln per Stimme, ja? Das ist wunderbar. Okay, also es gibt für mich eine Priorität natürlich bei diesen Smart Hubs, es muss mit den Geräten, die ich habe, funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Von daher weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, was dieser Home Assistant alles drauf hat. Ich habe mich damit nur am Rande beschäftigt. Es scheint viel zu gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so etwas wie eben eine Sony TV zu steuern so nicht funktionieren wird. Weil es einfach keine Plugins gibt. Selbst für den Amazon Echo muss ein, also für Alexa muss ein Plugin von Sony installiert werden, ein Skill. Ja, und erst dann funktioniert überhaupt was. Also, man sieht, es ist nicht ganz so einfach. Übrigens, Sony TV unterstützt direkt den Google Assistant. Der ist sogar mit integriert im Smart TV. Und er kann natürlich auch mit anderen Hubs gesteuert werden dann. Okay. Also, Mycroft hat noch ein weiteres Problem, aber dazu komme ich am Ende. Was ist denn der Vorteil bei Mycroft? Ja, Vorteil ist, Mycroft ist ein Open-Source-System. Und das wiederum bedeutet, Privatsphäre wird besser geschützt als bei den großen kommerziellen Anbietern, so hofft man zumindest. Ich weiß nicht, ob es da schon ein Security Audit gibt, aber wahrscheinlich nicht. Aber man vertraut eben der Open Source Software wesentlich mehr. Das mache ich auch. Es ist also jetzt nicht nur so dahingesagt. Ansonsten würde ich zum Beispiel auch kein Linux nutzen und so weiter. Also ich nutze überhaupt gar keinen Windows. Ja. Also ich liebe Open Source Software. Und von daher ist natürlich der Mycroft Mark II für mich allein schon aus dem Grund sehr, sehr interessant. Das Display ist auch, finde ich, eine Erwähnung wert. Das ist schön, das ist funktionell, das ist auch für so ein Gerät groß genug. Und naja, gut, der Formfaktor von dem Gerät an sich, da kann man natürlich drüber streiten. Ja, aber dennoch schätze ich mal, also für mich wäre das jedenfalls kein großes Problem, das zu benutzen, ja. Die Kamera kann man verschließen mit einem Schiebeschalter und zwar auch tatsächlich physisch verschließen und das heißt, da geht dann nichts. Man muss also der Software da nicht trauen, Aufnahmen sind dann eben nicht möglich. Bluetooth 5.0, ausreichende Geschwindigkeit wird dank Raspberry Pi ermöglicht. Da ist nämlich ein Raspberry Pi 4 drin mit 2 GB RAM und damit kann die Aufgaben, die das Gerät eben erfüllen soll, auch wunderbar erfüllen. 2 Mikrofone, Noise Cancellation drin und eine 5 Megapixel Kamera eben für diese Videokonferenzen zum Beispiel. Also alles wunderbar. 4,3 Zoll ist übrigens das Display, wie gesagt, für die Anwendung ist es eigentlich okay. Und ja, damit ist das eigentlich eine gute Sache. Ja. Die Software, der Mycroft Voice Assistant, ich habe mir sagen lassen, ja, man kann auch eine weibliche Stimme einstellen, weil diese Stimme, die da drin ist, nö, kein Bock drauf, sorry. Definitiv nein, ja, also... Ja, da bin ich eigen. Mein Assistant, egal ob im Auto oder daheim, muss eine weibliche Stimme haben. So, ganz einfach. Und wem das nicht gefällt, der kann auch sagen, eine high-pitched voice. Ja, so. Kann man ja definieren, wie man möchte. Aber eine männliche Stimme, ich hab's schon probiert, macht mich wahnsinnig. Ja, also falls es bei den Frauen andersrum ist, zum Glück muss man dann sagen, kann man so Sachen wie Amazon oder Google Assistant ja mittlerweile auch auf Männerstimmen stellen, also für die, die es genau umgekehrt empfinden wie ich, können da auf jeden Fall die Männerstimme machen. Aber nee, ich möchte mir von so einer Männerstimme nicht gesagt bekommen, was ich zu tun habe. Ja? Das lasse ich mir dann lieber von der Frauenstimme sagen. Fertig. So sehe ich das. Was natürlich Frauen gerne hätten, dass eine Männerstimme sagt, wo es lang geht, ja. Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also von daher denke ich, ist die Beliebtheit für eine Frauenstimme sowohl bei Frauen als auch bei Männern bestimmt höher als die einer Männerstimme. Ich weiß nicht, das ist einfach unsympathisch, finde ich. Unsympathisch. Ja. Ich bin mir ganz sicher, wenn ich eine Frauenstimme hätte, ja, also ich meine, so richtig, ja, dann, wäre ich bestimmt noch viel beliebter als Podcaster oder als Podcasterin. Ja, 100%. Es ist einfach besser. Frauenstimmen sind einfach besser. Cooler, schöner, mitreißender, emotionaler und intelligenter hören die sich auch an. Die hören sich, wisst ihr, so Männerstimmen, ne? Manchmal hört sich das an wie so ein Horde Affen. Ja. Nee, ist nichts für mich. Sorry, nee. Da finde ich eine Frauenstimme wesentlich intelligenter. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, von einem Assistant mit einer Frauenstimme hier sagen zu lassen, was Sache ist. Ja, cool. Also, aber wie gesagt, ich habe mir auch sagen lassen, es kann man wohl wechseln, auch wenn in der Werbung immer nur diese Männerstimme zu hören ist und die hört sich einfach furchtbar an. Auch mal davon abgesehen, dass eine Männerstimme ist, hört sich auch für eine Männerstimme schon mal besonders furchtbar an. Ja, okay. So, tja, und damit kommen wir zu dem eigentlichen Problem, warum ich ziemlich, ziemlich sicher bin, dass ich mir keinen Mycroft AI Mark II holen werde. Ja, ich habe heute auch noch mal geguckt und war eigentlich positiver Dinge, ja, dass ich vielleicht sogar eher zu Mycroft tendiere als zu einem Pixel-Tablet. Übrigens, wer sich fragt, warum hole ich mir nicht einfach einen neuen Echo holen? Nee, habe ja schon gesagt, die Qualität lässt immer stärker nach, von der Erkennung und so weiter. Und deswegen möchte ich gerne mal wieder was anderes probieren. Der Google Assistant soll ja immer besser geworden sein sogar. Ja, aber das muss ich selbst mal ausprobieren. Aber jetzt ist einfach zu ersetzen. Nee, das kommt bei mir nicht in Frage. Ihr kennt ja, ihr wisst ja, ich habe keine Markentreue. Also, ne? Egal. Ja, Mark II kostet leider $349. $349. Und zusätzlich gibt es noch 62 Euro Versand. Es gibt nämlich keinen deutschen Vertrieb. Ja. Also das ist schon weit über der Grenze. Das sind über 450, Entschuldigung, das sind über $400. Das geht nicht. Ich gebe kein $400 aus für einen Smart Hub, der nichts weiter kann als das, was ein Amazon Echo für 60 Euro kann. Ja, der Echo Show, dann gibt es ab 60 Euro. Ja, die neue Version kostet, glaube ich, 89 Euro. Und das geht einfach nicht. Der momentane Hub, Moment, da muss ich mal gucken, von Google, der Nest Hub. Ja, ich gucke gerade mal aktuell in die Liste rein. Smart Home haben wir hier. So, und hier die smarte Displays, weil ich will ja einen mit Display, also muss ich das auch nehmen. Die zweite Generation vom Nest Hub kostet aktuell €99,99. Also würde ich ja 300 Euro sparen. Also, ja, das Teil hat auch ein 7 Zoll Display, ja, drei Mikrofone. Ja, Gleichstrombuchse, muss ich mal gucken, ob das auch 12 Volt ist. Das wäre natürlich schön. Ja, 15 Watt Netzteil steht da nur dabei. Und ja, hat sonst auch alles drin. Und natürlich die Konnektivität ist hier gewährleistet, sowohl zu meinem Sony TV als auch zu allen anderen Geräten, die ich habe. Ne? Also da brauche ich mir keinen Gedanken drüber zu machen. Ja, ist halt nicht Open Source. Ne? Das ist es. Und da ist eben immer wieder der Hase. Nein, Moment, da liegt der. Was heißt, was sagt man immer? Der Hase begraben? Nee, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, da ist der Knackpunkt. Ja. Dass eben hier diese Angebote einfach unverhältnismäßig teurer sind. Oftmals in dem Bereich. Das habe ich mir schon so oft vor Augen geführt. Ich finde das eigentlich ziemlich schade, denn eigentlich geht man ja davon aus, das müsste ja eigentlich günstiger sein. Natürlich, ja, die Firmen, die das produzieren, sind kleiner, die müssen mit kleineren Stückzahlen agieren, die können nicht diese Preise machen wie die großen Firmen. Aber das ist ein ernsthaftes Problem. Ja? Ein ernsthaftes Problem, weil 300 Euro, das ist zu viel. Das ist einfach zu viel. Ja? Das sagt man entweder, dann da hole ich mal gar keinen. Oder ich hole mal eben den für 99,99, aber garantiert nicht den für 400 Euro. Ja? Zumal der für 99 auch noch unverhältnismäßig viel besser ist. Privatsphäre hin, Privatsphäre her. Ja? Ja? Ich habe bisher noch keine negativen Erfahrungen gemacht mit diesen Hubs. Ja? Und ich habe schon etliche jetzt genutzt, sowohl von Google als auch von Echo, also von Amazon. Ja, und momentan sind, Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück sind in Benutzung, einer liegt momentan noch so rum von ein Echo, genau. Also, das ist ein Ding, ne? Und die zwei von Google, die werden momentan nicht genutzt. Google Assistant auf dem Handy ist auch deaktiviert, das habe ich schon mal vor einiger Zeit gemacht. Ich bin jetzt aber immer mehr in Versuchung, den zu reaktivieren, um eben ja da wieder den Assistant mal zu probieren. Also ihr seht, das ist wirklich ein großes Problem für die Open Source Szene definitiv meiner Meinung nach. Denn was eben in der Software wunderbar funktioniert. Open Source Software ist meistens, nicht immer, aber meistens nicht nur free as in freedom, also frei, ja, wie in Freiheit, sondern auch free as free beer, also wie Freibier, ne? Also kostenlos. Und das ist ein großer Punkt. Ich würde natürlich auch für eine Linux-Distribution bezahlen. Ja. Aber wenn diese Linux-Distribution dann zum Beispiel teurer wäre als Microsoft Windows, würde ich sie nicht kaufen. Einfach aus dem Grund raus, weil ich das nicht einsehe. Und selbst wenn das besser wäre. Bei Microsoft bin ich mir nicht sicher, ob das besser ist. Nur weil der angeblich bessere Privatsphäre hat. Ja. Davon habe ich im Moment keinen Nutzen. Google hat mich noch nie hintergangen, verraten oder sonst irgendwas. Ja. Und auch Amazon hat es nicht gemacht. Ja. Und ob da jetzt bei Google jemand weiß, was ich tue, wo sitzen die? In Palo Alto? Ja. Irgendwo in den USA? Ja. Kalifornien? Interessiert mich überhaupt nicht. Ganz einfach. Also null. Null. Ja. Dennoch ist natürlich viel, ich habe ja schon sehr viele Einwände eingeworfen mit den Daten, die eben dann in den USA gespeichert sind und so weiter und so weiter. Und hier werden eben die Daten nur lokal gespeichert. Aber da muss man auch hoffen, dass dieses Gerät absolut gesichert ist. Ja, ich weiß ja, ein Raspberry Pi, da gibt es schon einige Angriffspunkte. Ja, und man könnte es durchaus probieren. Ich weiß von großen Firmen, die eben Pis auch einsetzen, die über diese Pis schon gehackt wurden. Ja, das ist gar nicht so so simpel. Ja, es war natürlich eigenverschuldet, ganz klar. Man muss eigentlich nur ein paar Grundregeln beachten und dann geht es. Basiert ja auch auf Linux oder funktioniert ja auch mit Linux und ist ja relativ sicher. Nur es muss richtig konfiguriert sein und dieser Microsoft hat ja Zugriff dann auf das Netzwerk und könnte es ja einige Informationen gar nicht abrufen. Von daher muss man aufpassen. Es bleibt mit dem Internet verbunden. Und dann kann man eben nur hoffen, dass es auch tatsächlich sicher gestaltet wurde. Okay. Also Microsoft wird ausscheiden, es sei denn, es würde noch etwas Dramatisches passieren und vor allem diese Versandkosten von 62 Euro, das ist vollkommener Wahnsinn. Also irre. Nun denn, jetzt warte ich auf eine Ankündigung vom Pixel Tablet. Ich erwarte nicht, dass das Teil 99 Euro kostet, aber ich denke, 199 Euro wäre das ein realistischer Preis. Ich würde da bei dem Pixel Tablet sogar gehen bis 299 Euro. Hoffentlich hört es Google nicht. Denn es ist eben nicht nur ein Smart Hub, sondern auch noch ein Tablet. Und das muss man berücksichtigen. Ich würde für ein Tablet momentan etwa 299 Euro ausgeben, für ein perfekt ausgestattetes Tablet, was dieses Pixel-Tablet definitiv nicht sein wird, würde ich 399 Euro ausgeben. Das wäre zum Beispiel das Ukitel Rugged und T2 ist es, glaube ich. Ja. Oder ist das vorerst von Uliphone, ich weiß es gar nicht, ich glaube aber Ukitel, T2. Und das heißt, die 299, das wäre so die Grenze dann. Und ich denke aber auch, das wird erreicht werden, weil dieses Tablet eben vorwiegend als Smart Hub gedacht ist und dann muss das auch in dem Bereich etwa angesiedelt sein. Für 249 übrigens gibt es ein Amazon Echo Show, ich glaube 15. Das ist das Teil, wo man an die Wand hängen kann, 15 Zoll Display und so. Mit faszinierenden neuen Funktionen. Ja, auch das finde ich sehr, sehr interessant und viel, viel interessanter noch als den Microsoft, was die Funktionen betrifft. Ja. So. Okay, also das wollte ich nur mal gesagt haben. Vielleicht wird es da noch eine Fortsetzung davon geben im neuen Jahr. Allerdings erst vorher wird das Pixel Tablet in den Löchern. Vorher wird auch nichts Neues angeschafft. Und wenn das Teil jetzt komplett abnippelt, dann werde ich erstmal ohne Display auskommen oder den Google Assistant von meinem Smart TV erstmal nutzen, bis dann eben das Pixel Tablet raus ist und ich mir da ein Bild davon machen kann. So, was in Kurioses ist aufgetaucht, ihr werdet es kaum glauben. Ihr kennt ja diese Animes, Sword Art Online und so, ja, bei denen man, es gibt noch viel, viel mehr, also Hack, Moment, .hack/sign, genau, so heißt das Anime. Kurz, da geht es immer darum, man ist in einem virtuell Roleplay-Game, also ein virtuell Massive Multiplayer Online Roleplay-Game, ja, in der mit High-End-Technology, und dann passiert was, irgendein Bösewicht oder was auch immer, irgendein böser Konzern natürlich wieder, ist ganz klar, sind immer die Konzerne, die sorgen dafür, dass man sich auf einmal nicht mehr ausloggen kann. Und natürlich mit dem ganzen Virtual Reality Gear, Headsets drauf, kann man das nicht machen. Ja, da werden Schutzvorrichtungen sind da dran, ja, und natürlich, ne, so immer, die Synapsen sind dann verbunden mit dem Teil und so weiter, ja, und wenn man das einfach so raus, runterreißen würde, dann würde man sterben. Also das heißt, man kann nicht das Teil einfach so beenden. Und dann gibt es in diesen Animes immer noch dieser Punkt, dass es dann einen Kampf für Leben und Tod gibt, und natürlich, wenn man im Spiel stirbt, ja, dann stirbt man auch in der Realität. Ja, so auch der Hintergedanke bei Matrix, ne, wenn man denkt, okay, die sind hier in einer virtuellen Welt, in der Matrix, ja, ja, ist doch egal, wenn die dort abnippeln, ne, ist ja kein Problem, das ist ja nicht echt. Ne. Aber ne, dann wurde es so gemacht, ja, ne, wie hat es Morpheus ausgedrückt? Der Körper kann ohne Geist nicht leben. Ne? Ja, ne, genau. Aber, tja, Palmer Lucky hat diese Vision jetzt zu einer Realität gemacht. Das ist kein Witz, Leute. Der hat ein Headset entwickelt, das den Träger tötet, wenn ihr im Spiel stirbt. Ihr habt richtig gehört. Das Teil tötet euch, wenn ihr im Spiel getötet werdet. Das heißt, so sagt er selbst, das ist der Reiz, damit, dass man weiß, man muss jetzt so spielen, wie man auch in der Realität sich verhalten würde, ansonsten war's das. Ihr findet es genauso absurd wie ich wahrscheinlich, aber tatsächlich ist das Realität. Und auch er hat sich tatsächlich von dem Anime Sword Art Online inspirieren lassen, ja, und hat dieses Headset gemacht. Wie funktioniert das? Klar, diesen Kram, ne, diesen Fantasy-Kram mit von wegen, ja, die Synapsen und bla bla bla und so weiter, das ist natürlich Humbug, aber ganz einfach, da ist eine Sprengladung dran. Und diese Sprengladung wird dann aktiviert durch einen Code, der ausgesendet wird in dem Spiel, wenn ihr eben stirbt, im Spiel, und dann detoniert diese Ladung. Und diese Ladung ist stark genug für euch, das Hirn zu zerfetzen. Ich meine, man kann natürlich sagen, dass das erlaubt ist, das gibt's doch nicht. Gut, ich meine, er hat das Teil gebaut. Es gibt's nicht zu kaufen. Also ihr könnt es jetzt nicht einfach so kaufen. Ne? Aber er hat es entwickelt, sozusagen als Prototyp. Und hat dies auch nicht ganz sinnlos gemacht. Offenbar arbeitet dieser auch mit einer Rüstungsfirma zusammen, die Überwachungs- und Verteidigungssysteme auch für das US-Militär herstellt. Und man kann da natürlich schon überlegen, wie ist denn da die Verbindung, ob hier vielleicht, ja, diese Entwicklung nicht auch für ein Virtual Reality Headset für militärische Zwecke zum Beispiel gebaut wurde. Da kann man natürlich nur spekulieren, aber dieser Prototyp von diesem Headset existiert, ist gebaut, Und klar, er sieht es zum als Anregung zum Nachdenken, ja. Und Spiele eben zum Beispiel so zu machen, wie sie eben noch nicht gemacht wurden. Ja, bisher ist ja immer so, ja, ihr spielt und dann bumm, ne, geht ihr kaputt und dann so respawnt ihr. Was macht man? Man spielt da natürlich ganz anders. Also wenn ich da zum Beispiel an 3D-Shooter denke, ja, da macht man Sachen, die würde man eben im echten Leben gar nicht machen. Ja, das sind auf einmal 20 Feinde, ihr rennt mitten in die Feinde rein, weil ihr einen abknallen wollt, ja. Und es ist sicher, dass euch die anderen 19 abknallen werden, ne? Also, ist halt mal so, ja. Aber man macht es natürlich, warum? Es hat ja keine Konsequenzen, es ist, ihr respawnt und dann könnt ihr weiterzocken, ne? Das würdet ihr nicht tun mit diesem Headset. Garantiert nicht. Und dann wäre es interessant zu sehen, wie solche Kriegsspiele denn aussehen würden, ja. Würden sich die Leute irgendwo ganz weit hinten hinter der Frontlinie verstecken, ne, und versuchen, ja nicht aufzufallen, allen aus dem Weg zu gehen, damit sie überleben. Ne? Also es ist schon auf der einen Seite absurd, beängstigend, schrecklich, auf der anderen Seite aber auch, muss ich sagen, kommt mir immer wieder so ein Lächeln ins Gesicht, wenn man dann bedenkt, wie heute gespielt wird und wie das dann aussehen würde, wenn mit so einem Teil gespielt werden würde. Ja, bei Sword Art Online übrigens sieht man das ganz gut im Anime, was dann eben manche tun würden, ja, nur eben um zu überleben. Von einem normalen Spielen ist da nicht mehr die Rede. Ja. Tja, so ist das. Also, tja, auch wenn es natürlich so erstmal nicht auf den Markt kommt, vielleicht mal in der Zukunft, wenn es überhaupt gar keine Grenzen mehr gibt, ja, dann könnte vielleicht sowas tatsächlich mal auf den Markt kommen. Aber momentan würde sowas natürlich nicht verkauft werden dürfen. Aber es ist trotzdem schon beängstigend und bedrückend, dass es sowas schon gibt als Prototyp. Eieiei. Naja. Jetzt haben bestimmt die Leute höllisch Angst davor, sich so ein Meta-Headset oder das bevorstehende PlayStation VR2-Headset anzuziehen, weil die denken, oh nein, nee, nee, nee, was ist, wenn da auch so eine Ladung drin verbaut ist? Ne? Beruhigt euch. Nein, ist nicht drin verbaut. Übrigens, was aber darin verbaut ist, ja, in dem Sony PlayStation VR 2, ist noch viel besser als ein paar Sprengladungen. Nämlich, da drin ist ein MediaTek VR-Chipset drin. Genau, wenn das Teil erscheint, wird hier ein High-End-MediaTek-Chipsatz drin sein, der speziell für VR-Headsets hergestellt wurde. Und das ist natürlich keine große Verwunderung, aber ich denke, es ist doch eine Erwähnung wert. Viele Leute wissen es nicht, dass in den meisten Smart Home Geräten MediaTek Prozessoren arbeiten, weil die spezifisch hergestellt sind und auch ziemlich günstig sind. Diese VR Chipsätze von MediaTek sind auch sehr performant. Und damit wäre das natürlich, oder ist es natürlich eine gute Sache, dass eben der da drin verbaut ist. Und ich finde es einfach super sympathisch, dass ein MediaTek-Chipsatz drin ist und kein Qualcomm-Chipsatz. So, ganz einfach. Das muss ich jetzt erst noch mal setzen lassen. Na, hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier ein Thema drin, das eigentlich nicht da hingehört. Vielleicht hätte ich das in der Rios Wochensicht machen sollen. Naja, okay. Ich werde es trotzdem mal kurz erwähnen. Ja, es gibt hier einen Artikel auf Heise Online, Pro und Contra, Schluss mit Twitter, auf zu Mastodon oder doch nicht. Ja, auch die fragen sich mittlerweile, ob das überhaupt sinnvoll ist. Allerdings lassen sie eben den wichtigsten Punkt außen vor, nämlich dass die Leute, die eben fliehen, weil jetzt Twitter keine effektive Moderation mehr hat und offenbar jeder sagen darf, was er will, dass wenn die Leute dann deswegen, weil jeder sagen darf, was er will, zu Mastodon wechseln, wo es ja schon von Anfang an einer der Hauptgründe war, ja, weil jeder sagen kann, was er will, ist also kontraproduktiv. Aber das wird in dem Artikel leider nicht erwähnt. Stattdessen wird aber auf andere Sachen eingegangen, die eben auch so, ja, sagen wir mal, problematisch sein könnten, ja, und warum eben Twitter noch lange nicht am Ende ist, außer natürlich Elon Musk sagt, so, jetzt ist vorbei. Ja, also so ganz von alleine pleite geht Twitter nicht so schnell, aber wenn Elon Musk die Schnauze voll hat, dann schaltet er das Ding eben ab. Ja, so einfach ist es. Ja. So, jetzt gucke ich mal noch weiter. Genau, Thunderbird hat auch ein paar Überarbeitungen jetzt hinter sich und der neue Kalender von Thunderbird soll eben im Jahr 2023 ein riesiges Update erfahren. Und nicht nur der Kalender, also es wird heftig daran gearbeitet an Thunderbird. Ich selbst warte ja schon eine Zeit auf die Android-Version, damit ich die endlich mal ausprobieren kann, aber die ist noch im Beta-Stadium, sowas ist natürlich für produktive Mail nicht okay. Der Kalender jedenfalls sieht sehr gut aus. Auch hier bin ich natürlich wieder in einer Zwickmühle. Die Anbindung an Google Calendar ist natürlich eine schöne Sache, aber ich nutze den Google Calendar nicht. Stattdessen nutze ich momentan den Amazon Calendar, also über diesen Alexa-Dienst, ja, weil ich ja eben, wie gesagt, momentan in diesem Universum bin. Da müsste ich eben auch umstellen wiederum. Aber ja, das muss ich ja vielleicht eh, wenn das Pixel-Tablet kommt. Ihr seht, momentan ist wieder alles im Umbruch. Ja, es ist mal wieder typisch Rio-Time, ja, never change a running system, ist bei mir immer nur relativ gesehen, denn sobald etwas mal nicht mehr so funktioniert, wie ich das will, dann wird auch das ganze System gewechselt, ganz einfach. Ja, boom. Ja, da bin ich vielleicht so wie Elon Musk, so halbe Sachen mache ich nicht gern. Ja, wenn, dann richtig zack, boom, ja, und das ist richtig kracht mal und dann fangen wir wieder von vorne an. Ja, so, ganz einfach. So Flickerei ist nichts, da wird das mit dem gefixt und der Workaround hilft dem Workaround dann, damit das funktioniert, was eigentlich sowieso funktionieren sollte, ne? Also sowas mag ich nicht und deswegen wechsle ich dann lieber eine komplette Plattform oder ein komplettes System, ja, als dass ich da klein mache. Ich bin auch schon mehrfach von verschiedenen Distributions gewechselt. Ich würde mich schon fast als ein Distribution Hopper bezeichnen, ja. Also, was habe ich schon alles probiert? Slackware, OpenSUSE, Fedora habe ich mal kurz installiert, das ist gleich wieder runtergeflogen. Mint, Linux Mint, ich habe Ubuntu, ich habe Manjaro und auch unzählige andere Systeme. Und bei den Raspberry Pi Linux Systemen, da fange ich erst gar nicht an, da wechsle ich jede Woche eigentlich das System, ja. Also ja, ist halt eben so eine Eigenart von mir. Ja? So, und deswegen habe ich jetzt große Hoffnungen bei Thunderbird. Wenn das eben mit dem Kalender gut ist, dann kann ich mir durchaus vorstellen, da wieder hinzugehen. Aber ein Problem haben natürlich bei mir alle Kalender. Ich nutze alle nur für ganz, ganz, ganz wenige Dinge. Denn ich habe ja mein eigenes Planer-System entworfen, ja, also offline, ja, mit Papier und Stift. Ja, und das funktioniert perfekt. Ja, und ja, da brauche ich auch kein Workaround oder sonst irgendwas. Das habe ich alles so ausgearbeitet, damit alles perfekt funktioniert. Ich traue mich nur nicht, das zu veröffentlichen, weil es mir garantiert irgendjemand klauen wird. Ja, und ja, weiß auch nicht. Und ob das jetzt, sagen wir mal, gut genug ist, um das jetzt als Open-Source-Produkt zu veröffentlichen, kann ich nicht sagen. Und ich kann auch nicht sagen, ob da vielleicht Patente von jemand anderem verletzt werden. Jedenfalls habe ich mir das Ganze ausgedacht. Es funktioniert. Und das habe ich alleine erdacht. Und nur, wie gesagt, wenn man da so viele Unbekannten hat, dann ja, tut man es eben nicht veröffentlichen. Ich wurde ja mal hier gefragt, ob ich das so veröffentlichen will. Hatte ich eigentlich auch vorgehabt, aber es sind, wie gesagt, so viele Stolperfallen drin. Ja. Sogar an den internen Namen habe ich sogar schon geändert, aber naja, okay. Ja, weil das heißt Katz. System, das CAT-System. Ja, da kam dann noch ein Buchstaben dazu, damit man hier keine Missverständnisse hat. Das ist mir zum Glück noch vorher auffallen, wobei, wie gesagt, ich habe es ja eh nicht veröffentlicht, ich wollte es veröffentlichen, aber vorher ist mir eben dann noch was aufgefallen, dass es vielleicht ziemlich ungünstig ist, wenn man das KAZ nennt. Da hätte ich fast einen Riesenfehler gemacht, weil ich eben an sowas normal nicht denke. Ja. Und deswegen habe ich noch ein T hinzugefügt, Katz. Zum Glück hat es das gleiche Wortspiel, die gleiche Bedeutung, also Katz und Cat in Englisch. Und so wird es dann also Katz mit T und Cats in Englisch. Ja, also, ja. Ist cool, ist ein richtiges Hacker-Wortspiel, aber tja. Wie gesagt, ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, weil entweder wird es geklaut oder ich werde auch noch angezeigt. Gut, dann als nächstes haben wir Android. Android wird oder ist jetzt 15 Jahre alt. Ja, 15 Jahre am 5. November 2007. Genau, ihr habt es richtig gehört, liebe iPhone-Fans. Am 5. November 2007 hat nämlich die Open Handset Alliance und Android die Pforten geöffnet und sind online gegangen und damit war Android geboren. Ja, so sieht es aus. Das ist ein riesiger Erfolg. Damals haben alle gelacht über über Smartphones allgemein noch, ja, wobei es gab ja schon einige Smartphones, deswegen haben die Leute wahrscheinlich drüber gelacht, ja. Nokia Communicator, Sony Ericsson P800, die habe ich alle besessen, ja, oder genutzt und besessen. P800 habe ich besessen sogar, liegt hier noch irgendwo, ein ganz cooles Teil. Und ja, und dann haben wir eben langsam aber sicher, sind wir dann eben auf die anderen Smartphones gegangen, die dann aufgetaucht sind, iPhone und Android. Und trotzdem haben die Leute dann gesagt, ach ja, so ein Quatsch, ja, so ein Blödsinn. Ja, ist iPhone erfolgreich geworden. Und dann war natürlich klar, also Google mit ihrem Android, was ist das? Ja, und ja, die ersten Versionen von Android waren wirklich nur was für Technikfans. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Aber es hat Spaß gemacht. Das HTC G1 war wirklich toll. Dann ging eben die Entwicklung rasant weiter und Apple war damals also unangefochtene Spitze. Ja, also ich meine von den Verkaufszahlen meine ich jetzt, ja, also unangefochten. Für mich war es nie ein Thema, weil es kein präemptives Multitasking beherrscht hat. Und das ist eine absolute Voraussetzung bei mir. Das war auch damals der Grund, warum ich ein Amiga hatte, ja, warum ich dann auf Linux gewechselt bin und so weiter und so weiter. Also präemptives Multitasking ist für mich einfach ein Muss. Alles andere fühlt sich bei mir an wie ein C64. Gut, und dann ging es eben weiter und dann irgendwann kam der Umschwung, wo auf einmal Android tatsächlich mehr User hatte als iOS. Ich kann mich noch gut erinnern, als dann die Leute angefangen haben, ne, sich rauszureden, ja, aber nur, und ja, aber das einzeln verkaufte Telefon ist auf jeden Fall noch immer das meistverkaufte. Also das heißt, ne, man hat dann eben nicht gesagt iOS gegen Android, sondern iPhone gegen alle anderen Hersteller. Und natürlich war dann das iPhone das meistverkaufteste, ne? Und diesen Trick setzt man bis heute noch an, ja. Wenn man dann sagt, ja, iPhone ist das meistverkaufte Phone auf dem Markt. Ja, genau. Das meiste einzelne verkaufte Phone auf dem Markt. So sieht es aus. Aber man hat es eben nicht wahrhaben wollen, aber dann war es irgendwann ganz klar, Android hat teilweise über 80% Marktanteil gehabt. 80%, da konnte einem das iPhone fast leid tun. Mittlerweile hat sich ein bisschen eingependelt wieder. Ja, das, was ich auch immer gesagt habe, die 80% können nicht gehalten werden. Das ist vollkommen utopisch. Ja. Mich hat es ehrlich gesagt gewundert, dass es nicht ein größerer Paukenschlag gegeben hat, als eben in global dann Android wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Ja. Jetzt sind sie irgendwo bei, also zwischen 69 und 74%, das pendelt immer so ein bisschen. in den USA war Android vorne, dann waren sie wieder in etwa gleich. Jetzt momentan ist iPhone in den USA ein bisschen, also iOS in den USA ein bisschen stärker vertreten. In Europa ist es genau umgekehrt. Und ja, in manchen Ländern gibt es überhaupt gar kein iOS, obwohl man kann es kaufen, aber keiner kauft es. Ja. Und ja, so hat sich das halt verteilt. Ne? Weltweit ist halt der Marktanteil von Android schon riesig. Es ist war eine interessante Fahrt bis dorthin mit Höhen und Tiefen. Und ich sag mal, den Leuten, die früher gelacht haben, denen ist das gewaltig im Hals stecken geblieben. Auch Apple selbst ist im Hals stecken geblieben. Ja. Berühmt war ja da, als Steve Jobs den thermonuklearen Krieg gegen Android ausgerufen hat. Ja, das war mal wieder so eine Glanzleistung. Hat aber alles nichts genützt. Tja. Jetzt haben wir eben diese Situation hier, die für Android und Google eigentlich ziemlich komfortabel ist. Also die kann ruhig damit leben, so wie es jetzt gerade ist. Ne? Kein Problem. Vielleicht in den USA sehen die es vielleicht ein bisschen anders. Da müssen die sich ja schon was machen. Aber manchmal wirken solche Sachen von ganz alleine. Ja? Und es ist doch gut, dass es zwei Plattformen gibt. Ich habe ja auch immer gesagt, es wäre nicht gut, wenn Android zu mächtig wäre. Klar, ich möchte, dass Android natürlich beliebter ist als iOS, beziehungsweise eben von der Verkaufszahl nach vorne ist, wobei mich normalerweise Verkaufszahlen null interessieren. Ja, interessieren mich nicht. Aber in dem Fall, weil ich eben Android-Fan bin, finde ich es schön, wenn Android eben von den Verkaufszahlen her beliebter ist als iOS. Aber als die zum Beispiel 80% Marktanteil mal hatten, da war ich eigentlich eher schockiert. Und das war keine gute Entwicklung. Ich finde schon, dass es so in etwa ausgeglichen sein sollte. Ja, minimal, weil ich halt Android-Fan bin, minimal mehr Android, aber nicht so auffällig mehr. Weil das führt immer dazu, dass man sich auf den Lorbeeren ausruht. Und bei Google gab es ja auch schon diese Ansätze und ich bin froh, dass es eben in den USA nicht so aussieht, denn das spornt eben Google weiter an, hier neue Sachen in Android zu integrieren, zu entwickeln und Probleme auch zu lösen, statt einfach zu sagen, naja, ja, wir sind doch eh die Besten, was wollen wir da machen? Ne? Also das ist immer eine Gefahr, die es da gibt, wenn ein Produkt zu erfolgreich ist oder eine Firma zu erfolgreich ist. Dann ruht man sich schnell auf den Lorbeeren aus und das ist der Anfang vom Ende. Ja, also immer muss man das sagen. Naja, okay. Also 15 Jahre Android, stolz können die Entwickler sein. Andy Rubin hat das ganze Jahr entwickelt und der kann wirklich stolz sein, auch wenn er nicht mehr zum aktiven Android-Entwicklungsteam gehört. Das ist the man. Ja, das ist der Android quasi gemacht hat, erfunden hat, natürlich nicht alleine, aber der das Ganze auf den Weg gebracht hat. Ich finde es sehr, sehr krass und toll, was der geleistet hat. Und jetzt auch das momentane Android-Entwicklungsteam ist gut dabei und ich muss sagen, es ist einfach eine tolle Leistung, wie sich Android in den ganzen Jahren entwickelt hat. Besser hätte es kaum laufen können, denn eigentlich, selbst ich hatte damals nur geträumt davon, dass diese Position mal von Android eingenommen würde. Da war wirklich viel notwendig. Amazon Fotos für Android wird redesigned 2023, ein komplett neues Design. Man guckt und staune. Denn hier war schon von vielen Usern kritisiert worden, dass das Design angepasst werden muss, dass es nicht mehr zeitgemäß ist. Und jetzt wurde viel, viel gemacht. Es sieht viel besser aus. Es gibt neue Funktionen, um hier Bilder zu ordnen. Allerdings, es gibt nach wie vor, werden hier Sachen vermisst. wie zum Beispiel Ordner, weil, und das muss man klipp und klar sagen, das System veraltet ist. Das hat vielleicht geklappt, wenn man ein paar hundert Fotos hatte. Ja? Aber wenn man Millionen von Fotos hat, dann funktioniert es eben nicht mehr. Ja? Dann muss man sich andere Strategien ausdenken und einfach die einzige Strategie ist, nach Datum zu sortieren und was automatisch gemacht wird, nach Menschen zu sortieren. Ja. Und man kann natürlich auch Memories festlegen wiederum, wo dann eben auch ausgewählt werden kann, was da drin ist. Und von daher kann man sich also schon ein Album zusammenstellen von einzelnen Reisen, aber jetzt nicht nur einen Ordner mit ja, solchen Bildern, weil da hat man einfach auch grundsätzliche Probleme. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel Ordner Bauwerke und Frankreich, ja, so, wo schiebt man denn jetzt ein Bild vom Eiffelturm rein? In den Ordner Bauwerke oder in den Ordner Frankreich? Ja, so sieht's aus. Gut, erst 2023, aber man darf sich schon mal drauf freuen, wenn es dann eben passiert. So, was denn noch? Die neue Garmin Instinct Crossover, eine Hybrid-Smartwatch, ja, mit echten Zeigern, die übrigens auch nachts beleuchtet sind, sehr cool. Und damit meine ich nicht elektrisch beleuchtet, sondern ne, mit solchen Leuchtziffern, ja, coole Sache. Und volle Smartwatch-Funktion, quasi unter den Zeigern ist das Display und damit kann eben alles angezeigt werden. Das Teil hat natürlich auch ein GPS integriert, sonst wäre es ja auch kein Garmin, ja, man kann mit NFC bezahlen, Barometer, Kompass, natürlich auch Notifications für E-Mails und so weiter, also komplette Smartwatch mit allem drum und dran, aber eben, und das finde ich besonders schön, mit analogen Zeigern auch, wunderbar, also die Instinct Crossover ist eine schöne Sache, ist so eine genannte Tactical Smartwatch, ja, oder das heißt, nichts anderes, als dass das Teil für einen harten Einsatz gedacht ist. Es gibt mehrere Versionen, unter anderem auch eine Solarversion, die sich eben auch auflädt, wenn man sich in der Sonne aufhält. Das ist eine coole Geschichte, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen mit Solaruhren gemacht. Allerdings, man muss sagen, Smartwatches, die per USB geladen werden können, es können grundsätzlich Solaruhren sein, wie zum Beispiel meine, die dann eben mit Strom aus Solarzellen geladen werden, ja, und damit natürlich effektiv auch eine Solaruhr ist, ja, ganz cool. Aber hier ist man dann eben soweit noch unabhängig, dass eben hier das auch noch geladen wird, sofern ihr natürlich im Freien seid öfters und eure Uhr dann auch geladen wird. Das ist eine Outdoor-Uhr, klar Garmin, ja. Damit natürlich für Geocacher besonders interessant, weil es auch eine Navigation auf der Uhr direkt gibt, ja, mit Karte und so weiter, ja, mit Streckenverlauf etc. Das heißt, ihr könnt da voll und ganz das Teil nutzen. Und das alles macht es natürlich super gut. Es gibt zwei verschiedene Modis. Es gibt die Smartwatch-Mode, ja, und dann ein Power-Saver-Mode und ein GPS-Tracking-Modus. Immerhin, der GPS-Tracking-Modus schafft 25 Stunden. Die Smartwatch-Mode 28 Tage und der Power-Saver-Mode ist 71 Stunden. Ja? Also Einzelheiten habe ich hier zwar noch nicht vorliegen, aber ganz klar ist es natürlich, wie immer, wenn man dauerhaftes GPS-Tracking aktiviert ist, kostet es natürlich mehr Strom bei diesen Uhren und deswegen macht sich das dann auch bemerkbar. Ich finde es aber trotzdem ziemlich cool. Würde ich mir eigentlich holen. Bis mal wieder, ne, ich auf das Thema Preis zu sprechen komme. Die Grundversion kostet $500. Und das Solarmodell, was ich natürlich als einziges empfehlen kann, kostet $550. Ehrlich gesagt, auf die $50 kommt es da nicht an, aber $550 ist zu viel. für eine Uhr. Ich weiß, es gibt Uhren, die kosten 5.000, 6.000 Euro, aber die zieht man ja auch an, was weiß ich, um anzugeben, ja, um zu zeigen, na, hier, ich hab's, eure Armut kotzt mich an, ja, aber das ist ja eine Gebrauchsuhr, ja, und wie gesagt, mit der gehe ich dann geocachen und nach ein paar Touren wird die Kratzer haben, eventuell, ja, es ist zwar gut geschützt, ist sehr gut, hier als Autouhr auch sehr gut konzipiert, das heißt, das Glas wird nicht ganz so in Anspruch genommen, aber halt die Ränder und so. Also ich gehe davon aus, dass so eine Uhr eben für einen echten Outdoor Geocacher hier vielleicht ja eine Woche, zwei hält, ohne dass die ersten Kratzer auftauchen. Und bald wird die Uhr eben so aussehen, wie eine Tactical Watch eben aussieht. Ja, zwar kein Schwarzpulver auf das Display eingebrannt, aber deutliche Spuren von hartem Einsatz, ja, in Höhlen und was weiß ich, wo man eben überall reingreift und dann rauszieht und schlimme Sachen in den Fingern hat, ja. Genau. Und da halt dann $550 und das kann man, wenn man Glück hat, 1:1 umrechnen, wenn man Pech hat, wird es sogar teurer in Euro sein, dann muss ich sagen, ist das natürlich schon eine riesige Sache. Also, ja, ich sehe nicht, dass ich mir eine Uhr einfach so hole für €550. Und wenn, dann wäre es vielleicht eher eine Casio als eine Garmin-Uhr. Wobei, ich mag Garmin, aber bei Uhren Casio. Ja, so ist das. Ja. Aber trotzdem, also wenn die 300 Euro günstiger würde, würde ich mir die schon bestellen. Oder hätte ich mir die jetzt schon bestellt wahrscheinlich. Ne? Aber ist halt nicht so. Deswegen, no. Alright, dann es gibt ein neues Mobile Monster Hunter Game. Das ist, befindet sich zurzeit in Entwicklung. Ich wollte euch schon mal das unter die Nase reiben, denn Capcom hat hier offenbar was wieder in der Mache, was sehr, sehr interessant werden kann. Monster Hunter ist jetzt schon ziemlich beliebt auf allen möglichen Plattformen und jetzt eben eine Mobile Version. Das finde ich äußerst spannend. Man kann natürlich hier nur spekulieren, wie dieses Game aussehen würde auf dem Smartphone. Es gibt für Nintendo Nintendo DS, war das Nintendo DS oder ist das Switch? Das müsste doch die Switch sein hier, oder? Nein, Nintendo 3DS, tatsächlich, da ist so ein Video drin, da sieht man das mal, wie das zum Beispiel auf Nintendo 3DS aussieht. Also wenn es so aussehen würde auf Mobile, fände ich das schon ausreichend. Aber die Spieldynamik müsste halt ein klein wenig anders sein. So eine Controller-Steuerung am Display, finde ich, ist das Schlimmste, was es gibt. Weil man das einfach unterwegs, hat man keinen Hardware-Controller und mit einem eingeblendeten Software-Controller ist einfach alles Mist. Ja, habe ich gerade letzte Woche wieder festgestellt. PlayStation Remote ist eine geile Sache. Da kann man PlayStation 5 spielen auf dem Smartphone machen. Aber das Problem ist, die Steuerung, die eben auf dem Display dann genutzt wird, klar, irgendwie muss man das ja machen. Entweder verbindet man mit Bluetooth eben den Controller mit dem Smartphone, dann funktioniert's, dann kann man das richtig gut machen. Aber wenn man eben das dann ohne Controller machen möchte, ist es eine Katastrophe. Und klar, ich kann ja unterwegs nicht den Controller hier rausholen, ja, und das Handy irgendwo hin tun, dann mit dem Controller anfangen zu spielen, ja. Das wäre jetzt nicht so gut, höchstens vielleicht auf längeren Zugfahrten oder so im ICE, aber so im Regionalzug wird es nichts. Ne? Also ich stelle mir das so vor, ich lege das Handy auf die Beine. Ja, fang dann an, mit dem Controller zu spielen, ja, dann bremst der Zug und das Handy macht einen Abgang, ja, oder ich kriege einen Zucken oder was weiß ich, jemand rempelt mich mal wieder mit einer Tasche an und das Handy fliegt auf den Boden, ne, Und von der gegenüberliegenden Seite gibt es nur mitleidvolles Lächeln. Darauf kann ich dann verzichten, ja. So, ihr alle wisst ja, ne, Musk haut auf den Putz bei Twitter und entlässt hier Mitarbeiter ohne Ende. Wer jetzt denkt, Facebook sind die Guten, wegen den Mitarbeitern, nö. Meta feuert 11.000 Angestellte jetzt aus Gründen schwacher Markt, schwacher Werbemarkt und die schwache Wirtschaft. Auch Elon Musk hat das angeführt und ich muss beiden leider recht geben. Ja, also ich weiß nicht, ob die Leute noch realisieren, was gerade passiert und wie gerade die Social Media Welt auch im Umbruch ist. Ich meine, wir wissen es ja alle. Wir wissen es ja alle. Jeder hat es irgendwann schon mal gesagt. Twitter, mit was verdienen die ihr Geld? Die verdienen ja gar kein Geld. Ja. Und Facebook, gut, die verdienen etwas mehr, weil sie noch viel, viel weitere Felder haben, in denen sie Geld verdienen können. Aber im Prinzip ist auch bei Facebook das Ganze eigentlich nur auf Werbung aufgebaut und so eine Art Schneeballsystem, ja, sag ich mal. Also man wird höher bewertet, wenn mehr User auf der Plattform sind. Dass die User aber mehr Geld kosten, ja, Serverkapazitäten, ja, die Leute finden es gut, auch die Ad-Anbieter finden es gut, wenn die Leute zum Beispiel viele Videos teilen, ja, cool, dann können wir Werbung in unsere Videos schalten, super. Ja, aber diese Videos müssen hochgeladen werden, die müssen gespeichert werden, das sind Ressourcen notwendig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Riesige Serverparks, die kosten am Tag so viel, wie eine Kleinstadt in Deutschland verbraucht, noch viel, viel mehr. Ja, unglaublich. Und das ist einfach kein Geschäft, mit dem man wirklich Kohle machen kann. Und irgendwann musste das passieren. Irgendwann ist es klar. Ich frage mich aber auch wirklich, wirklich, was wollen 11.000 Menschen bei Facebook arbeiten? Das ist doch der Wahnsinn. Genau wie bei Twitter. Als ich gehört habe, wie viele Mitarbeiter die haben, war mein erster Gedanke, das gibt's noch nicht. Ich würde noch mehr entlassen. Sorry, ich würde noch mehr entlassen. Wenn man so eine Art von Firma mit so vielen Mitarbeitern führt, dann stimmt doch was nicht. Dann ist es doch klar, dass das so nicht weitergehen kann. Ja, das ist irgendwie der absolute Wahnsinn. Und wenn man so viele Menschen braucht, um diese Dienste am Laufen zu halten, dann sollte man sich mal zurücklehnen und überlegen, ob man nicht eine komplett falsche Richtung eingeschlagen hat. Das muss auch anders gehen. Mit weniger Menschen. Hier verbinden sich Computer mit Computer. Ja, und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie 11.000 Menschen... was 11.000 Menschen arbeiten sollen. Und offenbar, nachdem hier das Ganze überblickt werden wurde von Mark Zuckerberg, kommt er auch zu der Meinung, dass das vollkommener Wahnsinn ist. Und man muss dazu sagen, diese 11.000 Leute sind nur 13% von allen Angestellten. Also nur 13%. Das heißt, es ist eine Unmenge an Angestellten drauf bei Facebook, also Meta. Es ist einfach unglaublich. Von daher kommt diese Massenentlassungen sowohl von Twitter als auch von Facebook für mich eher wundert mich, dass das noch nicht früher passiert ist, dass die überhaupt so viel Mitarbeiter überhaupt eingestellt haben. Ich sag mal ganz klar, diese 13% sind erste Anfang. Es werden noch viel, viel mehr bei Facebook entlassen werden und bestimmt auch noch bei Twitter. Na? Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf Dauer so viele Menschen dort arbeiten können, wenn dieses Schneeballsystem einmal zusammengebrochen ist, und es ist zusammengebrochen, ja, dann war es das. Also die Ad-Zahlen sind rückgängig, also die Anzeigenzahlen sind rückgängig und das war's dann. Ja? Ich sag nicht, dass die pleite gehen. Weder Meta noch Facebook, weder Meta mit Facebook noch Twitter werden in absehbarer Zeit pleite gehen. Da könnt ihr sicher sein. Außer, wie gesagt, Musk macht es einfach so. Aber müssen tut er es nicht. Denn wenn er also Twitter dicht macht, okay, gut, aber pleite macht Twitter so nicht. Weil diese Dienste eben auch eine Repräsentation haben. Ihr glaubt es nicht. Ich weiß hier beim Ancasten und bei der Rios Wochen sind nicht viele Menschen, die jetzt massiv in solchen Netzwerken vielleicht eingebunden sind, wie Facebook oder Twitter. Aber gibt's dazu, auch ihr habt einen Facebook-Account. Oder? Gibt's zu. Und übrigens, ich habe keinen, jedenfalls nicht mehr. Ich hatte mal einen, aber das wurde mir da alles zu blöd und ich habe dann meinen gecancelt. Ja, gelöscht, Ende. Weil ich mich auch gut gegen sozialen Druck wehren kann. Also die Tatsache, dass alle meine Bekannten bei Facebook sind, das bedeutet noch lange nicht, dass ich auch bei Facebook sein muss. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, ich lasse mich nicht zwingen. Ja, genau. Ich bin auch keiner, der sich irgendwie mit Gruppendynamik zu irgendwas zwingen lassen kann. Ich trinke keinen Alkohol und ich werde auch keinen Alkohol trinken, wenn ich der Einzige bin auf einer Party, der keinen Alkohol trinkt. Das spornt mich nur noch mehr an, dann keiner zu trinken. So. Ja, so ist es. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Twitter-Account. Obwohl ich so eingestellt bin, Twitter-Account habe ich. Ja, und ich mache da zwar momentan nicht viel, ich mache nur bei Mastodon momentan groß was, aber das heißt nicht, dass ich mir nicht offen lasse, da auch zurückzukehren. Wie gesagt, ich habe das schon in der Rios Wochensicht heute erwähnt, so mit dem blauen Checkmark, sobald es verfügbar ist in Deutschland, werde ich mal das abchecken und vielleicht gibt es sogar ein Comeback von mir auf Twitter. Ja, aber nichtsdestotrotz, diese Plattformen sind entscheidend für verschiedene Bereiche. Ja, für manche eben durch diesen Zwang ist Facebook zum Beispiel unersetzbar, für andere ist Twitter zum Beispiel unersetzbar. Ja, und das werden auch einige merken, wenn die dann zu Plattformen gehen wie Mastodon. Ich finde Mastodon geiler als Twitter. Aber wenn die dann eben ihren entsprechenden Input nicht bekommen, weil dort zum Beispiel eben die News-Outlets nicht in dem Maße vorhanden sind wie bei Twitter, dann werden die sehr schnell feststellen, dass die, okay, sie haben jetzt einen schönen Mastodon-Account, super toll, open source und alles mögliche und viel, viel geiler als der böse, böse Musk, ja. Und dann werden sie feststellen, okay, aber ich kann nichts damit anfangen. Was soll ich denn jetzt da machen, ne? Es tut mir furchtbar leid, aber das ist halt bei vielen Plattformen so. Das haben wir ja auch immer bei den Chat-Plattformen, ne, dieses Problem gehabt, ne? Und, ja, so ist das halt. Wie gesagt, es kommt halt daher, weil man eben als Herdentier, ne, dort sein will, wo die meisten anderen sind. Wir sagen dann immer, ja, aber jeder hat doch einen Account. Naja, es ist natürlich nicht jeder, aber man meint eben, es ist unabdingbar, dass man dort einen Account hat. Ja? Ja, genauso wie WhatsApp. Ne? Ich kann es nicht verstehen, dass so eine App genutzt wird. Ich kann es nicht begreifen. Ja, aber als Antwort, ja, aber jeder hat WhatsApp, es geht alles über WhatsApp, also brauchen wir WhatsApp. So, cool, ja, nicht cool, aber so ist es halt. Ja, und deswegen kann WhatsApp machen, was sie wollen. Die können gegen Datenschutz verstößen, die können negative Kritik haben, die können alles Mögliche machen. Ja. Die Leute bleiben trotzdem bei WhatsApp. Letzten Mal gab es ja hier mal irgendwie so ein Problem mit Facebook und so weiter. Ja. Weiß nicht mehr genau, was es war. Es war dann irgendwann was unwichtig. Ja. Dann haben einige Leute zu Signal gewechselt. Ja. Aber Fakt ist, dass eben WhatsApp immer noch der Platzhirsch ist, auch wenn ich gesehen habe, dass sehr, sehr viele Leute aus meinem Non-Tech-Bekanntenkreis auf einmal Signal haben, ja, und manche Leute sich jetzt schon gar nicht mehr retten können. Die wollten einfach ihre Ruhe haben bei Signal, damit nur die wichtigsten Kontakte, die man eben überzeugen konnte, Mensch, nehmt doch Signal, ne? So wie ich als nehmt doch Line, ne? Und dann nehmen die Leute Line, die wohl sehr, sehr wichtig sind, ja. Und auf einmal werden diese Leute dann überflutet mit Benachrichtigungen von allen möglichen Leuten, wo sie froh waren, dass sie die nicht auf der Plattform gesehen hatten. Ja, furchtbar. Also Das sind immer solche Schwierigkeiten, die es dann eben zu bewältigen gibt. Und das sind die Gründe, warum eben Plattformen bestehen bleiben. WhatsApp kann machen, was sie wollen. Die können, und die machen ja auch teilweise das schon, aber die könnten noch mehr eure Daten mit Füßen treten, eure Privatsphäre missachten, eure Daten verhökern oder sonst irgendwas. Ja, vieles davon ist schon Realität, ja. Aber das spielt gar keine Rolle, weil die Leute sich das immer schönreden werden. Ach, das ist nicht schon so schlimm, ja, vielleicht so wie ich mit dem Google Assistant, ja, ist halt nicht so schlimm, wenn Google alles weiß von mir, kein Problem, ja. Und so sagen die Leute das bei WhatsApp. Ihr seht, auch ich bin in diesem Fluss manchmal mit drin, ja, ich bewerte Dinge, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die immer objektiv bewerte. Ich bewerte zum Beispiel meine Privatsphäre bei Google als ausreichend geschützt. Nicht perfekt, aber das ist gut genug. Andere Leute beurteilen das vielleicht ganz anders. Die sagen, ja, gut genug gibt's nicht. Die dürfen gar keine Daten haben. Ich verlasse mich darauf nicht. Ja. Und hier bei WhatsApp sage ich, nee, unmöglich. Den ihr Vorgehen, den ihr Geschäftsgebaren, den ihr Datenschutz, den ihre Klauseln, den ihre Sicherheit, alles widerstrebt bei mir bei WhatsApp. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt, ja. Und ich kann es aus dem Grund nicht verstehen, weil alles, was mir wichtig ist, tritt WhatsApp mit Füßen. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass es jemand gibt, der WhatsApp benutzt. Und trotzdem muss ich sagen, klar, das sind die Opfer der Gesellschaft, die eben das deswegen nutzen, weil es ja jeder nutzt. Ja, ja, was soll ich denn machen, wenn es dann jeder nutzt? Ja, seht ihr? Und genau so geht es bei Facebook und bei Twitter. Denkt nur nicht, weil ihr Twitter nicht benutzt oder weil ich Facebook nicht benutze, dass deswegen die Welt sagt, ah, dann brauchen wir auch kein Twitter und dann brauchen wir auch kein Facebook. Sorry, wir sind nicht so wichtig. Ja. Und selbst wenn ein Promi auf einmal verschwindet, ja, dann verschwinden auch ein bisschen von seinen Verkaufszahlen. Ihr glaubt nicht, wie mächtig solche Social Networks mittlerweile sind. Ja. Instagram ist ja der neue Scheiß, ne? Was heißt der neue Scheiß? Das ist eigentlich schon eine ganze Zeit lang. Ja. Da müsst ihr nur mal, guckt mal bei, ne, soll ich das sagen? Na, guckt mal bei Germany's Next Topmodel rein. Ja. Ein Model ohne Instagram? Das könnt ihr ja vergessen. Also wenn ihr kein Instagram habt als Topmodel, dann werdet ihr nie ein Topmodel werden. Ganz einfach. Tschüss. Euch gibt's gar nicht. Also, was braucht man als Topmodel? Ein Instagram-Account. Bam. Und wer will dann auch noch einen Instagram-Account? Alle, die so cool sein wollen wie ein Topmodel. Seht ihr? So einfach geht das Prinzip. Tja, einfach war auch was anderes, nämlich das ROG, Republic of Gamer Phone 6 Pro, zu zerbrechen. Das hat eindrucksvoll Jerry Rick Everything mal wieder gezeigt. Ja, er hat dieses ROG Phone 6 Pro also im Test und ich werde das Video natürlich auch verlinken und da könnt ihr sehen, wie leicht das ist, dieses Teil zu zerbrechen und das kostet ja nur $1,300. Ja, vielleicht sollte man doch ein Gamerphone für $1,300 so robust kreieren, dass es vielleicht nicht einfach so locker zu zerbrechen ist. Ich weiß ja nicht, was für eine Art Gamer in dieser Firma arbeitet, aber ich kenne Gaming-Sessions, wo der Controller schon mal an die Wand geflogen ist. Wer kennt es noch? Ja, ne? Und dann fliegt halt auch mal das Telefon an die Wand. Ja, oder boah, es fliegt halt mal auf der Couch rum, wenn man sich eine neue Tüte Chips holt, dann setzt man sich drauf und oh mein Gott, $1,300. Und noch schlimmer, ich kann gar nicht mal weiterspielen, ich war doch mitten im Game. Verdammt. Tja. Also ich find's nicht gut, dass es passiert. Gerade Gamerphones sollten besonders stabil sein, besonders robust sein, weil die dann doch mal durch die Gegend fliegen. Tja, was soll ich sagen? Guckt's euch mal an, dann werdet ihr auch genauso sprachlos sein. Google Stadia-User bekommen jetzt ihre Sachen zurück. Das stand ja schon fest. Jetzt haben die ersten Gutschriften begonnen und das sollte jetzt zügig vonstatten gehen. Die meisten sollten bis 18. Januar 2023 ihr Geld zurückerhalten haben und dürfen natürlich die Hardware, die sie da gekauft haben, behalten. Was man damit anfangen kann, das steht immer noch in den Sternen, aber was soll ich sagen, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul und da Stadia eh tot ist, kann man also vom Glück sagen, dass man die Kohle zurückbekommt. Das innovativste Smartphone 2022, nein, es war kein iPhone, sondern es war jetzt offiziell gewählt, ja, genau, wer hat es gewählt? Vom Time Journal, Wahnsinn, ja, also sehr renommiert. Ja, das innovativste Smartphone-Design war The Nothing Phone. Ja, The Nothing Phone. From Nothing. Ja, also nix war es mit dem Time Journal. Ja, ja, nee, versteh den? Nee, egal. Auf jeden Fall, Nothing Phone One hat den Preis abgesahnt und damit, eigentlich das erreicht, denke ich, was sie wollten. Die wollten ein Telefon haben, das sich unterscheidet von anderen, das heraussticht und eben auch für Furore deswegen sorgt. Ich selbst muss sagen, es ist bei mir nur begrenzt jetzt herausgestochen, denn diese Glyph-LED-Lights auf der Rückseite, die sind für mich eigentlich mehr eine Spielerei. Optisch sieht es eigentlich aus wie ein iPhone. Also, ich weiß nicht, okay, aber ich bin da nicht so in der Design-Ebene verankert. Schlecht ist es ja nicht, von daher beschwere ich mich jetzt auch nicht. Und wenn ich jetzt eins sagen müsste, aufzählen müsste, welches denn innovativer war vom Design, ja, könnte ich auch keins benennen, weil ehrlich gesagt waren alle Phones gleich langweilig. Von daher, ja, ist vielleicht das tatsächlich noch das Interessanteste, weil dieses Glyph-Geblitze dann halt eine nette Aufwertung ist. Ich weiß nicht. Okay. Aber KP hat es geschafft, damit mit diesem Design Aufmerksamkeit zu erregen und damit dürfte er auch zufrieden sein. Die Realme 10 Pro Serie geht auch bald an den Start. Und zwar am 17. November gibt es das erste Gerät. Und zwar in China, wenn die natürlich zuerst erscheinen. Realme Pro Serie. Das kleinere von der Leistungsdaten her niedrigere eingestufte Gerät ist das Realme 10 Pro mit einem 6,78 Zoll Display und einem OLED-Panel mit 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Dann ist drin ein Qualcomm Snapdragon 695 und 16 Megapixel Kamera mit 2 Megapixel Dual. Also ich glaube 2 Megapixel dürfte dann einfach nur ein Time-of-Flight-System sein. Das ist aber auch nur für die Front-Facing-Kamera, das ist schon mal was. Jetzt bin ich leider durcheinander gekommen. Also 16 Megapixel Selfie-Kamera und tatsächlich 16 Megapixel plus 2 Megapixel Dual-Kamera-Setup. Normal, uiuiui, das ist wirklich, hätte ich jetzt nicht gedacht, warum darf sich das eigentlich Pro nennen mit dem Snapdragon 695 SoC-Chipsatz, also das ist ja, naja. Das Pro Plus jedenfalls ist noch einen Tacken besser, auch vom Prozessor her, nur vom Display ist es komischerweise minimal kleiner, das hat ein 6,7 Zoll statt 6,78 Zoll, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm, und ein 120 Hertz Refresh Rate Display. Hier ist dann ein MediaTek Dimensity 1080 Chip drin. Auch nicht der leistungsstärkste von MediaTek. Ja, okay. Und da ist dann eine 108-Megapixel-Kamera mit 8 Megapixel, ich glaube, das ist eine 8-Megapixel-Weitwinkelkamera und 2-Megapixel-Time-of-Flight-Kamera. Und deswegen bin ich eben durcheinander gekommen, weil die untereinander stehen, die Sachen. Und es gibt Versionen mit bis zu 12 GB mit 256 GB Speicher. Das 10 Pro gibt es ab 215 Dollar und das 10 Pro Plus ab 285 Dollar. Die Preise sind direkt umgerechnet von der chinesischen Währung. Also könnt ihr das komplett vergessen und in Euro schon mal dreifach. Ja. ist also überhaupt nichts zu sagen. Dennoch wird es natürlich eins von den günstigeren Geräten sein. Aber wie gesagt, Pro ist da schon sehr gewagt bei diesen Ausstattungen. Aber okay, was soll's. Schlecht sind die Teile jedenfalls nicht. Wenn die dann noch zum Hammerpreis kommen, wird es schon interessant werden. Pixel 7a, eigentlich sind die Leaks, die es da gab, eigentlich kaum erwähnenswert, aber ein paar wollte ich eben trotzdem nochmal raushauen, denn es ist schon spannend. Es soll tatsächlich ans Pixel 7a geben und offenbar ist der 90-Hertz-Screen da auch tatsächlich bestätigt. Ja, mal sehen, was da so kommt. Es wird wahrscheinlich so sein, dass die Kamera abgewertet wird. Also es wird eine schlechtere Kamera drin sein. Und natürlich, klar, es wird auch wahrscheinlich signifikant billiger sein. Und dieses 1080p-Panel hatte ich schon gehabt mit 90 Hertz. Es ist noch nicht ganz klar, mit welchem Chip, aber man geht davon aus, dass es dasselbe Tensor-Chip ist, der auch in den anderen Pixel 7 Geräten eingebaut ist. Okay. Die Kamera, wie gesagt, das wird wahrscheinlich das Wichtigste sein, die wichtigste Änderung. Klar, dass da natürlich dann ein bisschen heruntergefahren wird, sonst wird es ja keinen Grund geben, die anderen Geräte zu kaufen. Was mir Sorgen bereitet, ist die Größe von dem Gerät. Ich hoffe, dass das Display nicht kleiner ist, aber es ist natürlich zu erwarten, dass es auf keinen Fall die Größe vom Pro hat, sondern eher die Größe vom Pixel 7. Und das ist natürlich für mich zu klein, das Display, definitiv, aber ich befürchte ja fast, dass es so, ja, also dass das in dem Bereich ist, beziehungsweise noch kleiner. Von daher ist es für mich natürlich gleich schon mal weg vom Fenster. Aber naja, durch den Preis wird sicherlich seine Abnehmer dann auch finden. Ich denke, der Preis wird gut sein. Ja. Okay. Soweit zu den News für diese Woche. Ich komme jetzt zur App der Woche und diesmal, ihr werdet unglaublich überrascht sein, ja, kein Spiel. Und nichts mit Animes. Unglaublich, ja. Wie konnte denn das passieren, Mensch? Ja, gefunden habe ich die App überraschenderweise auf F-Droid. Ja, und damit merkt ihr auch schon, dass das eine Open-Source-App ist, die natürlich kostenlos auch zum Herunterladen zu bekommen ist. Und ich habe ja schon seit Urzeiten benutze ich ja den Barcode-Scanner. Ehemals Xing oder ZXing oder Zsing oder war egal, irgendwie so von der uralten Firma. Und da habe ich auch beim Installieren immer die Meldung bekommen, ja, dass diese Version nicht für aktuelle Geräte geeignet ist eigentlich, aber ich kann es trotzdem benutzen. Und deswegen habe ich das gemacht, weil da wusste ich, dass die App relativ gut funktioniert und dass die Datensicherheit auch gewährleistet ist. Ja, es gibt, müsst ihr aufpassen, es gibt sehr viele QR-Code-Apps, die schlimme Adware und Malware beinhalten. Also fast jeden Monat sieht man irgendwelche QR-Code-Apps, ne, wie Wallpaper-Apps, auf diesen Listen drauf von Apps, die unbedingt deinstalliert werden sollten. Wie gesagt, dieser Barcode-Scanner, so hieß das Programm einfach, Barcode-Scanner, hat mir immer gute Dienste geleistet. Und deswegen war ich eigentlich, ja, mehr oder minder aus Zufall bin ich auf Binary Eye gestoßen im F-Droids-Verzeichnis. Und dort hat mich eigentlich nur eins fasziniert, dass man auch sich das Ganze als Hexdump ausgeben lassen kann, als hexadezimale Ausgabe. Ja, also die Inhalte von diesem QR-Code. Das fand ich ziemlich faszinierend. Und deswegen, ja, habe ich das dann auch mal heruntergeladen und ich kann euch sagen, ich war weggebeamt. Das ist die beste QR-Code, Barcode, Aztec, Coda Barcode 39, Code 93, Code 128, Data Matrix, EAN App, Reader App, die es gibt. Ich bin unglaublich fasziniert und es benutzt die Z-Sync Barcode Scanning Library, also Zebra Crossing Barcode Scanning Library, also offenbar dieselbe, die auch der Barcode Scanner genutzt, aber diese App ist bei meinem Phone so schnell, dass ich es nicht fassen kann. Das war immer das große Problem, ja, beim Barcodes lesen, dass, ja, also Beleuchtung muss stimmen, einigermaßen gut sein, ja, also. Und dann muss man das in die richtige Perspektive halten, ja, damit es gescannt wird. Vor allem bei EAN-Codes ist es wichtig, ja. Also hier muss ich sagen, ich halte das nur in die Nähe von diesem Barcode und büb, sofort wird es abgescannt. Ich kann es nicht verstehen, wie schnell sowas gehen kann, wie das funktionieren kann, so schnell. Das habe ich noch nie erlebt beim Barcode-Scanner. Also das ist sofort, wenn das Teil im Display erscheint, ist es schon gescannt. Unglaublich. Dann die weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten. Hexadezimalausgabe habe ich ja schon gesagt. Es sind auch sehr, sehr umfangreich. Man kann hier QR-Codes dann auch zum Beispiel in die Zwischenablage kopieren oder eben die entsprechende URL mit den Apps aufmachen oder andere entsprechende QR-Codes, wie zum Beispiel WeCard, genau, zum Beispiel, dass die entsprechende App geöffnet wird. Das ist möglich. Man hat verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für die Datensicherheit zu gewährleisten. Man kann selbst QR-Codes übrigens erstellen, ja, und auch nicht nur QR-Codes, sondern auch zum Beispiel EAN-Codes und so weiter. Und abspeichern. Also ein eigentlich ein komplettes QR-Code-Paket. Und das funktioniert so gut, dass ich extrem beeindruckt bin. Und das ist nach so vielen Jahren jetzt, hätte ich nicht mehr gedacht, den Barcode-Scanner bei mir abgelöst hat. Es ist wirklich ziemlich genial. Einstellungsmöglichkeiten gibt es hier so viele. Man kann auch einscannen, welche Barcodes überhaupt erkannt werden sollen, wenn man zum Beispiel bestimmte Arten gar nicht erkennen möchte. Ja? Also zum Beispiel deswegen gut, wenn man ein Paket, Paketnummern zum Beispiel einscannen möchte, aber nur einen bestimmten Barcode immer haben möchte. Wenn man da viele Pakete scannt damit, was hier übrigens mega schnell geht, dann könnt ihr dann wählen, dass zum Beispiel nur ein bestimmter Code gescannt wird und die anderen werden einfach ignoriert. Ja. Ja, es geht sogar, dass hier fortlaufend gescannt werden kann. Und da wird ein echter Wahnsinn aktiviert dann. Ja. Also da könnt ihr 10 QR-Codes nebeneinander legen, dann swipet ihr einfach mal so ein bisschen drüber, natürlich nicht zu schnell, aber einfach so drüber fahren. Und es sind alle eingescannt. Es ist nicht von dieser Welt. Es ist nicht von dieser Welt. Unglaublich. Ihr könnt Scans weiterleiten, die Option kann man ausschalten, aber ihr könnt eine URL anlegen, an denen die Scans weitergemeldet werden. Ja? Somit könnt ihr auch zum Beispiel euren eigenen kleinen Server betreiben, auch lokal natürlich, auf dem dann die QR-Codes gespeichert werden können. Ja, ein einfaches Skript auf einem Server dürfte da genügen und dann habt ihr auf jeden Fall schon die entsprechenden QR-Codes gespeichert. Auch da stellt euch vor, ihr möchtet die EANs einscannen. Ja, ihr braucht nur die EANs, um das dann von einer Datenbank zum Beispiel zu übermitteln da, das könnten zum Beispiel eher eins von DVDs sein, ja, also scannt ihr einfach eure ganzen DVDs einfach nur mit einem QR-Code und das wird alles abgelegt in einer Textdatei, ja, und dann könnt ihr die Textdatei einfach abgleichen mit einer Datenbank beispielsweise, das kann auch automatisch passieren und dann könnt ihr euch vorstellen, wie schnell sowas und wie effektiv sowas sein kann. Also es gibt so viele Einstellungsmöglichkeiten, das kann ich jetzt gar nicht alles hier machen. Manche sind sehr exotisch, die wird man kaum brauchen. Umso nützlicher sind sie dann, wenn man sie braucht. Und andere eben, wie zum Beispiel der QR-Code Maker, ja, das ist auch sehr faszinierend. Da könnt ihr zum Beispiel einfach hingehen, könnt die Größe bestimmen, ja, und zum Beispiel auch ein Fehlerkorrektur-Level, wusste gar nicht, dass sowas geht, ja, entsprechend größer oder kleiner wird das wird dieser QR-Code oder auch, wie gesagt, andere Codes, ne? Und ganz exotische Dinger, ich kann zum Beispiel UPCA-Code kann ich hier generieren, zack, und dann funktioniert es, ja, wunderbar. Also ich bin sehr überrascht, wie vielfältig nutzbar diese App ist. Und deswegen, ja, muss ich sagen, war diese Woche sofort klar, dass wenn es eine App schafft, ja, diese lange Serie von einem Barcode-Scanner, das eigentlich seit Android gibt, auf dem HTC G1 hatte ich bereits den Barcode-Scanner drauf und habe seitdem nie was anderes benutzt. Und heute, beziehungsweise vor ein paar Tagen, ist es passiert. Ich bin geswitcht. Unglaublich. So gut ist diese Binary Eye, ja, von, wie heißt der nochmal, ganz lustiger Namen, hat mich an Fred Fischer erinnert. wartet mal. Ich guck mal, Markus Fisch, ja, genau. Genau, da hat es bei GitHub auch veröffentlicht, also wie gesagt eine Open-Source-Software. Die gibt's einmal auf F-Droid, komplett ohne Google und auch zum Download aus dem Google Play Store, wenn euch das lieber ist. Auch da gibt's die Binary Eye von Markus Fisch. Vorsicht, ich kann denken, dass vielleicht bald andere Apps auftauchen, die Binary Eye hören. Also das ist die von Markus Fisch. Und da sind die Bewertungen eigentlich sprechen da für sich, ja, 4,9, unglaublich. Und ich denke, das hat es auch vollkommen verdient, denn schlicht und ergreifend die beste Scanning-App für QR-Codes und andere ähnliche Codes, EIN-Codes und so weiter, die es auf Android gibt. Hammerhart. So. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wie immer findet ihr die Links und weitere Informationen zu den behandelten Themen in den Shownotes. Dort gibt es natürlich auch den Link zur App der Woche. Einmal F-Droid und einmal Play Store. Wo findet ihr die Shownotes? Tja, das hängt bei eurem Podcast-Player oder hängt von eurem Podcast-Player ab. Kann ich euch leider nicht sagen, irgendwo aufklicken, draufklicken oder aufklappen oder es ist schon auf dem Bildschirm beim Abspielen vom Podcast, keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwo müssten die versteckt mit drin sein. Genau. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.